Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit 92 Jahren ist der Schriftsteller Edgar Hilsenrath am Sonntag an den Folgen einer Lungenentzündung gestorben. Denkt man an Dinge und nicht an Menschen, dann waren seine wichtigsten Begleiter die schwarze Baskenmütze und die alte Reiseschreibmaschine, Marke Groma Kolibri. Viel mehr brauchte Edgar Hilsenrath nicht. Schon seinen berühmten ersten Roman Nacht hatte er 1964 auf dieser Kolibri getippt. Jörg Plath erinnert an den Autor, dessen Ton der schrille Witz der Verzweiflung war. Auf ziemlich anarchische Weise wird in seinen Büchern geschwatzt, gescherzt, geulgt, gewitzelt, bevorzugt über Sex und Tod. Pointen über Pointen, je derber und drastischer, desto besser, halten die Romane von Edgar Hilsenrath im Innersten zusammen. Ich hatte als Jugendliche überhaupt keinen Humor. Den Humor habe ich erst nach dem Krieg bekommen, und zwar, weil es die einzige Möglichkeit, um alle bösen Erinnerungen zu verkraften, durch eine Art Galgenhumor. Die bösen Erinnerungen verdankte Edgar Hilsenrath den rumänischen Helfershelfern des nationalsozialistischen Judenmords. Aus Angst vor Pogromen hatte sein Vater, ein jüdischer Kaufmann in Halle, die Familie 1938 zu den Großeltern nach Rumänien geschickt. Doch als dort 1941 die Faschisten an die Macht kommen, deportieren sie die Juden in das überfüllte Ghetto der zerstörten ukrainischen Stadt Mogilew-Podolsk. Edgar Hilsenrath, seine Mutter und sein Bruder sind unter den wenigen Überlebenden, als die Rote Armee 3 Jahre später das Ghetto befreit. Der 18-Jährige schlägt sich über Bukarest nach Palästina und dann nach Frankreich zum Vater durch. 1951 wandert er in die USA aus und wird amerikanischer Staatsbürger. In Amerika habe ich nur geschrieben, das war alles, was ich wollte, und habe mich ernährt durch Gelegenheitsarbeiten. Meistens als Kellner. Und habe nachts geschrieben in der Cafeteria. Ich konnte zu Hause nicht schreiben, ich hatte kein Zuhause. Ich hatte ein möbliertes Zimmer und es war sehr, sehr ungemütlich. Der Lärm um mich herum störte mich nicht. Und vor allen Dingen das New Yorker Nachtleben hat mich sehr inspiriert. Und Kabuch kam erst 1964 im Kindler Verlag heraus. Nacht heißt Hilsenraths erstes Buch. Er schildert mit versessener Detailtreue furchtbare Ereignisse im Judenghetto von Mogilew-Podolsk 1941 bis 1944, von denen der Autor nicht wenige erlebt haben dürfte. Hunger lässt dort den Menschen zum Tier werden. Ranek schlägt mit dem Hammer auf den Mund des eben gestorbenen Bruders ein, um einen Goldzahn herauszuschlagen und mit ihm Lebensmittel eintauschen zu können. Nacht ist eine Lektüre voll solcher Schockerlebnisse. Nur 1000 Exemplare druckte der Kindler Verlag 1964 aus Angst vor antisemitischen Vorwürfen. Und die deutsche Literaturkritik verriss das Buch wegen unbestreitbarer formaler Mängel. Übersehen hatte sie allerdings das Neue des Romanberichts, den unverwandten, unerschrockenen Blick des Autors. Einen Lebensroman hat Edgar Hilsenrath sein Debüt genannt. So lassen sich auch die nachfolgenden Bücher charakterisieren. Sie alle antworten auf das erfahrene Grauen mit der Groteske, auf die Perversion der Humanität mit Vulgarität, auf die vollständige Aussichtslosigkeit mit dem schrillen Witz der Verzweiflung. Ich zehre aus der Vergangenheit natürlich, aber Schreiben bedeutet Leben für mich. Mein Schreiben hängt auch sehr viel ab von der Erotik. Frauen haben mich immer sehr inspiriert. Ich kann es nicht trennen, das Leben und das Schreiben. Von den ärmlichen Umständen, unter denen die ersten Bücher in den USA entstehen, erzählte Hilsenrath in dem 1980 in Deutschland erschienenen Fuck America, Bronskys Geständnis. Zwar war ihm 1971 mit seinem zweiten Roman Der Nazi und der Friseur ein großer Erfolg gelungen, der Holocaust-Überlebende wurde sogar Auflagenmillionär. Doch er musste sein Leben weiter als Kellner in New York fristen. Sein Taschenbuchverlag machte Pleite, ihm entgingen 167.000 US-Dollar Tantiemen. In der Groteske Der Nazi und der Friseur erzählt ein Massenmörder, wie er nach dem Krieg die Identität eines seiner jüdischen Opfer annimmt. Die deutschen Verlage zögerten lange. Erst 1977 erschien das Buch im kleinen literarischen Verlag Helmut Braun und machte Hilsenrath hierzulande berühmt. 2 Jahre zuvor, 1975, war Edgar Hilsenrath nach Deutschland zurückgekehrt. Auf Deutsch hat der kleine, freundliche Mann mit der Baskenmütze immer geschrieben und bekannt, er unterhalte ein Liebesverhältnis mit seiner Muttersprache. Hilsenrath zog nach Berlin, legte 1989 mit »Das Märchen vom letzten Gedanken« einen Roman über den Völkermord an den Armeniern vor und schilderte 1993 in Jossel Wassermanns Heimkehr die untergegangene Welt des Städtel. Im Jahr 2005 übernahm die Berliner Akademie der Künste das Archiv des Schriftstellers. Bei der Übergabe saß Edgar Hilsenrath im Rollstuhl, er litt unter den Folgen eines Schlaganfalls. Seine Sätze waren kurz geworden, doch das Raue und Ungebärdige ihrer Diktion und die beständige Lust an Witz und Abschweifung waren unverkennbar.